Coffee Samstagabend. Underrated, wenn ihr mich fragt. Geboren auf den Philippinen, jetzt L.A. Und das ist der Track von Goodfella, ganz neu im Moving Mix. Morning Coffee, out now. Und was jetzt kommt, wird gerade genauso oft gestreamt wie aktuelle Hits. Ist aber schon uralt eigentlich, aber auch besonders gut. Sean Paul und Keisha Coates, Give It Up To Me, jetzt im Moving Mix. Und danach noch die Chainsmokers, die Taylor Swift remixen. The Fate of Ophelia, hört das. Y'all want try your luck, make a winning if it's tough, you know me, if it made a rub, yeah. Fuck, you're kicking on me, I got me, sister, you want me. When they gonna give it up to me, because your body ain't tight, and you're making me honey. When they gonna give it up to me, when they put up today, girl, they don't want it tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know I keep you looking straight like an arrow. When they gonna give it up to me? Taylor Swift Remix von den Chainsmokers. 1 Live. Moving.